Die Abschlussfeier für das 5. Sportfest des Gesundheitswesens gab es am 2. Mai in der Pyongyanger Sporthalle. Im Sportfest, das in zwei Gruppen aufgeteilt stattfand, belegten die Pyongyanger Entbindungsklinik und das Institut für Choreomedizin jeweils den ersten Platz in der Gesamtwertung. An der Abschlussfeier nahmen der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas Choi Tae-bok, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Mitarbeiter und Spieler des Gesundheitswesens, die Lehrer und Studenten der Medizinischen Hochschule Pyongyang der Kim Il-sung Universität teil.